Das muss ausjustiziert werden, heißt es dazu aus dem Umfeld eines Sanierungsverwalters. Man gehe dem Verdacht nach, dass fahrlässig geprüft worden sei. Als gesetzliche Grundlage für das Vorgehen dient unter anderem der § 275 Absatz 2 des österreichischen Unternehmensgesetzbuches, der den Abschlussprüfer bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Im Fokus der Sanierungsverwalter stehen die BDO als Prüfer der Holding sowie die KPMG als Bilanzprüfer von Prime und Development. Der Sanierungsverwalter der Prime, Norbert Abel, sagte dazu im Frühling 2024 gegenüber den Autoren dieses Buches, die Aufarbeitung sämtlicher potenzieller Ansprüche wird weiterhin intensiv verfolgt und diese werden fristgerecht geltend gemacht. Ebenfalls betroffen sein könnten die Wirtschaftsprüfer von PwC, die bei der Prime unterstützend gearbeitet haben. Damit würden drei der fünf weltweit größten Wirtschaftsprüfer in den Strudel der Signa-Pleite gezogen. Dazu könnten möglicherweise noch Berater kommen, wie die TPA-Steuerberatung, die das Erstellen der Signa-Holding-Bilanz vorbereitete und nach Selbstauskunft eines der größten österreichischen Steuerberatungsunternehmen ist. Deren Partnerin Karin Fuhrmann gilt als langjährige Vertraute von René Benko und amtierte als Vorständin der Familie Benko Privatstiftung. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Angesichts des Milliardenschadens durch die Signa-Insolvenzen drohen den Wirtschaftsprüfern teils hohe Zahlungen und darüber hinaus handfeste Nachteile, wie den Verlust von Mandaten. Klar ist schon jetzt, dass die Bilanzen der Signa kein durchgängig realistisches Bild der Unternehmen zeichneten. Denn bald nach den Insolvenzen wurde offensichtlich, wie verzweifelt knapp das Geld 2022 bereits war. Und bisher haben die diversen Sanierer und Insolvenzverwalter den Gläubigern nur eine Quote von 30% versprochen. 2 von 3 Euro könnten also als verloren gelten. Die Aktionäre, so sieht es Mitte 2024 aus, werden ohnehin leer ausgehen. Warum also bildete sich das nicht in den Bilanzen ab? Warum wurden Risiken wie das Zinsrisiko und seine potenziellen Folgen so verniedlichend beschrieben, wie mit den Worten des KPMG-Prüfers? Warum finden relevante Signa-spezifische Risiken keine Erwähnung in den Bilanzen, etwa die Put-Optionen, mit denen Benko zahlreiche Kapitalgeber ausstattete? Diese Regelung erlaubte es etlichen Gesellschaften wie Thorsten Töller, Klaus-Michael Kühne oder Roland Berger vertraglich zu guten Konditionen auszusteigen. Das Eigenkapital der Signa war sehr fluid. Und natürlich flüchten Eigenkapitalgeber insbesondere dann, wenn eine Gesellschaft Probleme bekommt. Also dann, wenn ihr Kapital am nötigsten gebraucht wird. Österreich hat deshalb strenge Eigenkapitalvorschriften, strenger als in vielen anderen europäischen Ländern. Die Einlagenrückgewähr ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden. Das Verbot erschwert nicht nur die Auszahlung des Eigenkapitalgebers, sondern auch Kapitalflüsse zwischen einzelnen Gesellschaften. Beides ist bei der Signa insbesondere in den letzten Monaten und Jahren häufig geschehen. Die Wirtschaftsprüfer hätten keinen guten Job gemacht, sagt ein bilanziell kundiger Vertreter eines Gesellschafters und meint damit vor allem KPMG für die Prüfung der zentralen Gesellschaften Prime Selection und Development Selection sowie BDO für die Prüfung der Signa Holding. In einigen Fällen dürfte am Ende auch juristisch geklärt werden, welche Informationen Benko und seine Geschäftsführer an die Wirtschaftsprüfer gegeben haben und ob die Prüfer ausreichend nachgefragt haben. Ob Benko und sein Finanzchef Manuel Pirold beispielsweise gegenüber den Wirtschaftsprüfern erwähnt hatten, dass viele Gesellschafter die vertragliche Zusicherung hatten, auszusteigen und dafür den Kurswert zu kassieren. Für Benko war die Testierung der Bilanzen die Voraussetzung dafür, dass er bei Banken und Gesellschaftern überhaupt Geld bekam. Sätze wie »Unsere Bewertung wird nicht im stillen Kämmerlein oder von mir und unserem Management gemacht. Ganz im Gegenteil haben wir eine sehr transparente Governance für unsere Aktionäre und Investoren« gehörten zu Benkos Standardausführungen gegenüber Journalisten. Regelmäßig sprach er auch gegenüber potenziellen Investoren von den internationalen Gutachtern und einem dreistufigen Verfahren. Zuständig für die Betreuung der Wirtschaftsprüfer war vor allem sein Finanzchef Manuel Pirold, der als Wirtschaftsprüfer für BDO gearbeitet und den Benko für die Signa abgeworben hatte. Meist bildet der Finanzvorstand in börsennotierten Gesellschaften einen wichtigen internen Gegenpart zum Vorstandsvorsitzenden. Das Verhältnis zwischen dem auch ohne formales Amt eigentlich Signa-Chef Benko und seinem Finanzmann war anders. Gelegentlich musste sich Pirold in Sitzungen von Benko vor Zeugen beschimpfen lassen, während eine scharfe Widerrede Pirolds nicht bekannt ist. So konnte es Benko gelegentlich gar nicht leiden, wenn sein Finanzchef nach einem langen Arbeitstag auch mal nach Hause wollte.